Die Empörung über die intensive Zusammenarbeit zwischen Stasi und RAF ist groß. Die Frauen und Männer, die den Anspruch seiner Zeit erhoben, für eine freie Gesellschaft zu kämpfen und zu töten, arbeiteten Hand in Hand mit der Staatssicherheit, die ihnen bereitwillig Unterschlupf gewährte. Des Mordes oder wegen anderer Anschläge gesuchte Terroristen, gedeckt also von einem Staat, der sich damit das Attribut verbrecherisch endgültig angeeignet hat. Die RAF in der DDR, ein Kommentar von Marianne Wichert-Courin. Seit den Verhaftungen von Susanne Albrecht und Inge Fied in der DDR ist die Rolle des Staatssicherheitsdienstes klar zu definieren. Als Regisseur oder Regieassistent des Großen Bruders in Moskau, des sowjetischen Geheimdienstes KGB, hat der Stasi mutmaßlichen RAF-Terroristen Asyl gewährt. Susanne Albrecht, gesucht wegen Beteiligung am Mord des Bankiers Jürgen Ponto, der auch ihr Patenonkel war, kam sogar in den Genuss von Privilegien der angeblich klassenlosen Gesellschaft. Es fällt schwer, sich den Stasi in seiner bisher unbekannten Rolle als Quartiermacher einer kriminellen Vereinigung vorzustellen. Den Ordnungsfanatikern der Stasi-Hierarchie war ja die gegen alle Autoritäten kämpfende RAF äußerst suspekt. Umgekehrt hat die RAF in den Parteibonzen des SED-Staates keine Verbündeten gesucht, denn die DDR erschien ihr niemals als verlockende Alternative zum kapitalistischen System der Bundesrepublik, das sie zu vernichten trachtete. Aber gewiss verband den Stasi mit der RAF ein gemeinsames Ziel, die Destabilisierung der Bundesrepublik um jeden Preis. Da sich der KGB oft der Geheimdienste seiner Bruderländer für die Schmutzarbeit im Terrorhandwerk bediente, hat der Stasi wahrscheinlich im Auftrag Moskaus agiert. Dass der KGB sich an den Krisenplätzen der westlichen Welt tummelte und Terrororganisationen mit Waffen und Know-how ausstattete, darf inzwischen als bewiesen gelten. Der Staatspräsident der CSFR, Václav Havel, enthüllte erst vor wenigen Wochen, dass die frühere tschechoslowakische Regierung im Auftrag des KGB den Sprengstoff Semtex hergestellt und an Libyen verkauft hat. Der Prager Regierung wurde, trotz eindringlicher Bitten westlicher Regierungen, die Kennzeichnung des Sprengstoffs untersagt, sodass er weiterhin bei den üblichen Kontrollen auf Flughäfen unentdeckt bleiben konnte. Arabische und irische Terroristen haben die KGB-Hilfe seit Jahren zu schätzen gewusst. Muss nun auch noch die RAF, der Stasi und dem KGB Dankbarkeit bezeugen? Ob die RAF vom sicheren Boden der DDR Attentate auf Repräsentanten der Bundesrepublik plante, bleibt bis heute reine Spekulation. Die Kommentare von Verfassungsschützern, die sich gerade in jüngster Zeit mit Prognosen über die Entwicklungen der DDR blamiert haben, sind mit Vorsicht zu genießen. Denn diese Herren des zweitältesten Gewerbes der Welt polieren eifrig am alten Feindbild und beleben genüsslich die These von der weltweiten kommunistischen Verschwörung. Die Festnahmen von Susanne Albrecht und Inge Fied und weiteren mutmaßlichen RAF-Terroristen und Terroristinnen sind übrigens nicht dem Spürsinn von Geheimdiensten zu verdanken, sondern, auch wenn DDR-Innenminister Diestel das bestreitet, dem Überlebenswillen von Stasi-Überläufern. Sie haben falsche Namen und echte Adressen als Morgengabe ihren früheren Gegenspielern präsentiert. Einer der Mitwisser der Stasi-RAF-Kooperation hat andere verpfiffen. Die Lehren aus alledem sind bitter. Wenn RAF-Kämpfer in Ausbildungslagern arabischer Freischärler und des libyschen Geheimdienstes das Töten und das Bombenlegen lernten, haben sie gleichzeitig Kontakte zum Stasi geknüpft. Sonst wäre die DDR wohl nicht zum Versteck für RAF-Mitglieder geworden. Sollte sich der Stasi, auch als der Lehrmeister von Susanne Albrecht, Inge Fied und anderen, der angejahrten RAF-Generation erweisen, droht uns ein heißer Herbst. Ein heikles Kapitel deutsch-deutscher Vergangenheitsbewältigung. Wir gehen nun ins Ausland. Weltweit war die Erleichterung groß, als im Dezember letzten Jahres der rumänische Diktator Ceausescu gestürzt wurde und die Menschen in Rumänien sich Freiheit und Demokratie erkämpft zu haben schienen. Doch im Verlauf dieser Woche wurde Rumänien von seiner Vergangenheit eingeholt. Der kommunistische Staatspräsident Ion Iliescu ließ mit Hilfe von Bergleuten Demonstranten in Bukarest niederknüppeln. Es gab mehrere Tote und zahlreiche Verletzte. Das Vertrauen in die durch eine Wahl scheinbar legitimierte Regierung ist damit auch im Ausland auf ein Minimum gesunken. Zur Lage in Rumänien ein Kommentar von Gustav Schalupa. Durch die Straßen von Bukarest patrouillieren weiter Knüppel- und Stahlruten schwingende Bergarbeiter. Sie suche nach untergetauchten Oppositionellen, sie suche nach Waffen, sie versehen Ordnungsdienst, lautet die lakonische Begründung. Ein Teil der über 10.000 Bergarbeiter, die Präsident John Iliescu gegen demonstrierende Studenten und Oppositionelle zur Hilfe gerufen hat, sind nach den Protesten der Europäischen Gemeinschaft, der USA und der Bundesrepublik Deutschland abgezogen worden. Wir übernehmen die volle Verantwortung, erklärte Ministerpräsident Peter Roman trotzig auf einer Pressekonferenz und versuchte in sattsam bekannter Manier, die Schuld an den blutigen Unruhen im westlichen Ausland und den westlichen Medien in die Schuhe zu schieben. Für den offenen Terror gegenüber der rumänischen Bevölkerung, zu der Präsident John Iliescu gegriffen hat, ist dies keine Erklärung. Auch nicht, weshalb er plötzlich sein sorgsam gepflegtes demokratisches Mäntelchen plötzlich fahren ließ. Es steht außer Frage, dass die Bergarbeiter aus den Kohlerevieren in den Karpaten Betriebskampfgruppen und Angehörige der patriotischen Gardebahn, also militante Parteiorganisationen aus der Ceausescu-Ära. Offiziell waren sie von dem damaligen Interimspräsidenten John Iliescu mit dem Verbot der Ceausescu-KP aufgelöst worden. Auch Securitate-Agenten der berüchtigten Staatspolizei sind als Bergarbeiter verkleidet erkannt worden. Hätte es noch eines Beweises für die weiter existierenden KP-Parteistrukturen bedurft, über die der vormalige ZK-Sekretär Iliescu schützend seine Hand hält, auf die er sich auch abstützt und in der Not zurückgreift, so hat er diesen jetzt selbst geliefert. Auch ein postrevolutionäres Regime, das auf demokratische Legitimität Wert legt, noch dazu eines, das aus angeblich freien Wahlen hervorgegangen ist, stützt sich auf die Polizei und sofern er der Staat bedroht ist, auf die Armee. Iliescu aber bediente sich der Machtinstrumente einer kommunistischen Diktatur, womit er sich als Stalinist legitimierte, aber auch seine Schwäche einbekannt hat. Dass die Armee und die Generalität mit Iliescu nicht immer konform gehen und zwischen ihnen Spannungen aufgekommen sind, hört man in Bukarest. Die Armee genießt auch ein weit höheres Ansehen als Iliescu und seine Apparatschiks. Schließlich haben auch Generäle und Obristen, Söhne und Töchter an der Universität Bukarest, die der Hort des demokratischen Widerstandes gegen die Neokommunisten Iliescu ist. Innenminister Generaloberst Mihai Cetak, der auf die Studenten schießen ließ, wurde der öffentlichen Meinung geopfert. Sie hatte seinen Kopf schon seit langem wegen seiner undurchsichtigen Rolle bei der Niederschlagung der Anfänge der Anti-Ceausescu-Revolution im Dezember in Temeswar im Banat gefordert, wo seine Soldaten ebenfalls geschossen haben. Nur in die Luft, nur zur Abschreckung, hatte Cetak damals behauptet. Sein Nachfolger, Birol Urzu, ein Militärrichter, hat dagegen sofort das Gespräch mit dem Studentenausschuss der Universität gesucht. Iliescu hat ein solches immer abgelehnt und selbst die Hungerstreikenden für Demokratie, bürgerliche Freiheit und Menschenrechte demonstrierenden Studenten als Hooligans verhöhnt. Womit lässt sich die Schuld am Tode von 7 jungen Menschen und hunderten Verletzten während der Unruhen auf ihn zurückfällt. Das Drängen seines Ministerpräsidenten auf Räumung des Lagers der Oppositionellen auf der Kreuzung am Universitätsplatz, die sie 7 Wochen aus Protest gegen Wahlfälschungen besetzt gehalten haben, stand am Anfang der Unruhen, die wie ein Springfeuer die Jugend der Großstadt ergriffen hat. In Bukarest ist trügerische Ruhe eingekehrt. Hunderte, ja wahrscheinlich tausende Verhaftete warten auf ihre Freiheit, vielleicht auch auf Bestrafung. Nur Kinder unter 14 Jahren sollen zu ihren Eltern zurückkehren dürfen. Dutzende von Oppositionspolitikern sind noch verschwunden oder klagen über Misshandlungen, die Verwüstungen ihrer Wohnungen und der Parteizentralen in Bukarest. Dass sich Iliescu und seine Klick an die Spitze der führungslosen Massen während der spontan ausgebrochenen Revolution gegen die Diktatur Ceausescu Ende vorigen Jahres gestellt hat, wurde schon immer vermutet. Jetzt steht fest, dass die Revolution umsonst war und nur eine Diktatur die andere abgelöst hat. Die westliche Welt wurde ebenso getäuscht wie die Rumänen. Es ist ein ungeheuerlicher politischer Betrug, den seine Nutznießer jetzt mit allen Mitteln verteidigen. In der Sowjetunion hat sich in dieser Woche auch die größte der Republiken, die Russische Föderation, zum souveränen Staat erklärt. Russland behält sich das Recht vor, aus der Sowjetunion auszutreten. Manche hierzulande werden sich verwundert die Augen gerieben haben und sich gefragt haben, ob das nun die Retourkutsche der Russen ist, ob sie den Spieß, den die kleineren Republiken auf Moskau richteten, nun einfach umgedreht haben. Hören Sie nun zum Schluss unserer Sendung aus Moskau einen Kommentar von Franz Smets. Genau vor einem Jahr überraschte der russische Dichter Rasputin den ersten Kongress der Volksdeputierten der UdSSR mit der Bemerkung, auch Russland könne aus der Sowjetunion austreten. Mit dieser Drohung glaubte der dem nationalen Lager zugehörende Rasputin, die Unionsrepubliken erschrecken zu können, die offenbar nichts anderes täten, als die Russen für alles Unglück in der Sowjetunion verantwortlich zu machen. Russland ist nicht ausgetreten und das ist auch nicht zu erwarten, weil die Sowjetunion ohne ihre größte Republik nicht existenzfähig ist. Bei ihrem ersten Gespräch haben sich die beiden Führer der Sowjetunion und Russlands, Michail Gorbatschow und Boris Jelzin, darauf geeinigt, dass auch Russland ohne die Union nicht lebensfähig sei. Doch wie in den übrigen Republiken wächst auch hier die Zahl derer, die glauben, dass Russland ohne die Union besser existieren könne. Die Souveränität Russlands ist die Schicksalsfrage der Sowjetunion. Als sich Gorbatschow zu Beginn des Jahres zum allmächtigen Präsidenten der Sowjetunion wählen ließ, gab er unter anderem zur Begründung an, dass die Union oder die Zentrale eine Antwort auf die neuen Machtstrukturen in den Republiken finden müsse. In den Republiken und in der Union haben die alten zentralen Machtorgane längst ihre Dominanz eingebüßt, die Partei zerfällt, seit dem Afghanistan-Abenteuer ist es mit dem Ansehen der Armee auch nicht mehr weit her und durch die Unfähigkeit, die Bevölkerung zu ernähren und mit dem Nötigsten zu versorgen, wird die Unionsregierung allenfalls mit dem Hohn der Öffentlichkeit bedacht. Die russische sozialistische Sowjetrepublik, die RSFSR, nimmt eine zweideutige Stellung in der Union ein. Weil die zentralen Organe in allen Republiken zu sagen haben, dominiert auch dort der Einfluss der Republik Russland. Denn vor allem die Kompetenzen zwischen der Union und Russland sind ineinander verwoben. Kurz gesagt, die zentralen Unionsorgane herrschen mit dem Hinterland Russland über die übrigen Republiken. Ohne Russland wäre die Union ein Staat ohne Territorium, die Zentrale wäre eine Regierung ohne faktische Macht. Der sowjetische Präsident hätte viele Kompetenzen, die er jedoch nicht durchsetzen könnte. Für Russland, das selbst ein Vielvölkerstaat ist, hatte das zur Folge, dass es in den Jahrzehnten nach der Oktoberrevolution seine Eigenständigkeit verlor und viele seiner gewachsenen staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen an die Union abgab. Russland, die größte Republik der UdSSR, das immer noch größte staatliche Gebilde der Welt, besitzt kein eigenes Fernsehen, kein Radio, keine eigenen kommunistische Partei, keine Massenorganisationen, keine Truppe der inneren Sicherheit. Es besitzt nicht einmal seine eigene Hauptstadt. Moskau, das historische Zentrum Russlands, ist die Hauptstadt der Sowjetunion. Die Unselbstständigkeit ging so weit, dass Russland nicht einmal seine eigenen Führer schützen konnte. Das besorgte das der Unionsregierung unterstehende Komitee für Staatssicherheit, KGB. Mit der Entscheidung, seinen Vorsitzenden Jelzin nicht mehr vom KGB beschützen zu lassen, sondern eine eigene Leibwächtertruppe aufzubauen, hat der oberste Sowjet von Russland einen ersten Schritt zur Souveränität getan. Jeder Schritt Russlands in Richtung Souveränität bedeutet einen neuen Machtverlust für die Unionsführung. Gorbatschow hat diese Entwicklung seit langem vorhergesehen. Auf der Parteiebene, indem er die Bildung einer eigenen russischen kommunistischen Partei verhindern wollte. Und weil das nicht mehr aufzuhalten ist, ließ er sich an die Spitze der Partei, die in der kommenden Woche konstituiert wird, wählen, um nicht die Kontrolle über den Prozess zu verlieren. Auf der staatlichen Ebene versuchte er, seinen eigenen Kandidaten Vlasov durchzusetzen, der erst vor 1,5 Jahren von der Unionsregierung für die russische Regierung in Stellung gebracht worden war. Mit der Wahl Jelzins aber ist der Plan Gorbatschows, das Souveränitätsstreben Russlands unter Kontrolle zu halten, gescheitert. Es handelt sich nicht mehr um die Frage eines möglichen Austritts Russlands aus der UdSSR, sondern darum, wer künftig in der Sowjetunion den Tod angibt. Allem Anschein nach kommt jetzt wieder ein Stück stalinistischer Wahrheit ans Tageslicht. Denn in den letzten Tagen gab es wiederholt Berichte polnischer und sowjetischer Journalisten, wonach in der Nähe der ukrainischen Stadt Charkow erneut ein Massengrab mit polnischen Offizieren gefunden worden ist. Die polnische Regierung hat nun von der Sowjetunion eine offizielle Stellungnahme zu diesen Presseberichten verlangt. Wie gestern Abend bekannt wurde, hat der polnische Generalkonsul in Moskau eine entsprechende Note übergeben. Darin wird auch die Bitte um Zulassung polnischer Experten bei der Exhumierung der Opfer ausgesprochen. Nach den Zeitungsberichten soll auf dem Gelände eines ehemaligen Ferienheims des früheren sowjetischen Sicherheitsdienstes NKWD bei Charkow Insassen des damaligen Internierungslagers Starobielsk begraben worden sein. Sie gehörten zu den insgesamt 14.500 polnischen Offizieren, Grenzbeamten und Polizisten, die im September 1939 der vorrückenden Sowjetarmee in die Hände gefallen waren. Später hatte man die Gefangenen in den drei Lagern Starobielsk, Kosielsk und Ostaschkow untergebracht. Seit April 1940 gab es kein Lebenszeichen mehr von ihnen. Die Leichen der 4.143 Insassen des Lagers Kosielsk waren 1943 in den Massengräbern von Katyn bei Smolensk gefunden worden. Erst zu Ostern dieses Jahres räumte die sowjetische Regierung offiziell ein, dass die dortigen Morde auf das Konto des NKWD gehen und nicht, wie jahrzehntelang behauptet, von Angehörigen der deutschen Wehrmacht und der SS begangen worden sind. Mitarbeiter des sowjetischen Geheimdienstes KGB haben inzwischen die Existenz des Massengrabes bei Charkow bestätigt. Am Freitag vergangener Woche wurden dem polnischen Konsul in Kiew auch entsprechende Dokumente übergeben. Wie schon in den Zeitungsberichten geht daraus hervor, dass in diesem Grab die Gebeine ehemaliger Insassen des Lagers Starobielsk liegen. Zu den Dokumenten gehören dienstliche Anweisungen, Fotos und auch Briefe der Ermordeten. Ein Sprecher des KGB in Charkow hat auch mitgeteilt, dass in den nächsten Tagen mit der Bekanntgabe einer vollständigen Liste der Lagerinsassen von Starobielsk zu rechnen sei. Mit dem Fund von Charkow sind für die polnische Öffentlichkeit immer noch nicht alle Fragen beantwortet. Denn bislang nicht geklärt ist das Schicksal von mehr als 100.000 weiteren polnischen Kriegsgefangenen, die ebenfalls spurlos in sowjetischen Arbeitslagern verschwanden. Niemand in Polen weiß, wer für deren Schicksal verantwortlich ist und ob die Verantwortlichen bereits zur Rechenschaft gezogen worden sind. Zu einmal solche historischen Ereignisse interessieren die Herren da im Moment wahrscheinlich weniger und zu einem endgültigen Friedensschluss, wenn man das so ausdrücken kann, kommt es wohl auch nicht. Aber wird man etwas weiterkommen in Sachen Bündniszugehörigkeit eines vereinten Deutschlands? Wie sind da die Prognosen? Ja, man muss zunächst einmal sagen, dass es hier nicht um Vereinbarungen im eigentlichen Sinn des Wortes gehen kann. Diese Gespräche dienen der Vorbereitung der sogenannten 2+4 Gespräche zwischen den beiden deutschen Staaten und den vier Siegermächten des Zweiten Weltkrieges. Und deren nächste Runde findet am kommenden Freitag in Ost-Berlin statt. Zum ersten Mal hatten sich die sechs Außenminister im Mai in Bonn getroffen. Und Vereinbarungen können also allenfalls zwischen den sechs Teilnehmerstaaten getroffen werden. Und mithin geht es bei diesem bilateralen Gespräch zwischen Hans-Dietrich Genscher und Eduard Schewardnadze, wie es heißt, nur um die Suche nach Lösungen, nach Modellen, die eine Chance haben, von allen Teilnehmerstaaten gebilligt zu werden. Deutet sich denn möglicherweise an, dass sich die sowjetische Position, die ja bisher ein vereintes Deutschland in der NATO nicht sehen will, verändert? Ja, der sowjetische Außenminister Schewardnadze hatte in Brest ja von einem etwas günstigeren Hintergrund für die Lösung dieses Problems gesprochen, aber nach wie vor will sich die Sowjetunion nicht mit der westlichen Forderung nach einer Mitgliedschaft Deutschlands in der NATO abfinden. Noch vor wenigen Tagen hatte der sowjetische Staatspräsident Gorbatschow darauf mit dem Vorschlag reagiert, Deutschland den beiden Bündnissen zu assoziieren und dies wiederum zu verbinden mit neuen europäischen Sicherheitsstrukturen, mit den Abrüstungsverhandlungen in Wien und mit einer tiefgreifenden Reform der Militärblöcke. Dieser Vorschlag ist sofort in Washington und in Bonn, wie auch von der NATO als Ganzes zurückgewiesen worden, was indessen nicht heißt, dass man im Westen nicht eine gewisse Notwendigkeit sieht, Moskau in irgendeiner Weise entgegenzukommen, wenn man auf einer NATO-Mitgliedschaft beharren will. Denn dies wäre für sich allein betrachtet für Gorbatschow sicher ein Brocken, den er innenpolitisch kaum verdauen könnte. Er wäre allenfalls zu verkraften, so schätzt man die sowjetische Position ein, wenn die Einbindung Deutschlands in die NATO verkoppelt würde mit einer wie immer gearteten Verzahnung der beiden Bündnisse. Und da ist man durchaus bereit, den Sowjets entgegenzukommen. Die Frage ist halt nur, ob für Gorbatschows Begriffe weit genug. Hans-Dietrich Genscher hat zuletzt von vertraglichen Absprachen zwischen einzelnen Staaten der beiden Bündnisse und von Absichtserklärungen geredet, die möglich seien. Das aber ist Gorbatschow zumindest im Augenblick wohl noch zu wenig. Ihm schwebt ein Nicht-Angriffspakt zwischen NATO und Warschauer Vertragsstaaten vor, weil ein solches Abkommen rechtlich eine höhere Qualität hätte als Einzelabkommen oder Absichtserklärungen. Und für solch eine Idee aber können sich etliche Staaten im Westen, insbesondere die USA und Großbritannien, bisher nicht erwärmen, denn dort will man einem Warschauer Pakt, der im Zerfall begriffen ist, keine Überlebenshilfe geben. Auf diesem Feld bleibt also ganz sicher noch einiges zu tun, was umso schwieriger erscheint, als es offensichtlich in Moskau auch unterschiedliche Meinungen über die Lösung dieses Problems gibt. Wir werden sehen, ob es heute in Münster schon eine gewisse Annäherung gibt. Sie bleiben ja für uns dort. Vielen Dank, das war Hans-Jörg Krieger. Die staatlichen Ausschreitungen in Rumänien, jedenfalls soweit sie sichtbar sind, meine Damen und Herren, scheinen fürs erste einmal etwas abgenommen zu haben. In Bukarest gab es gestern und heute Nacht noch Kundgebungen gegen das Regime der Front zur nationalen Rettung, aber die brutalen Übergriffe blieben offenbar aus. Gabor Kisseli, wie ist denn gegenwärtig die Situation in Bukarest? Man hört wieder von Demonstrationen. Nun ja, auf dem Universitätsplatz sammeln sich wieder Demonstranten. Nachdem in der vergangenen Nacht etwa 5000 Menschen dort eine Kundgebung abgehalten haben. Davon sind bis heute Morgen etwa 200 bis 300 übrig geblieben. Im Laufe des Vormittages sind noch weitere dazu gekommen. Polizei und Militär stehen da, aber anscheinend haben sie die Anweisung erhalten, sich zurückzuhalten und nicht einzugreifen. Das scheint sich zu halten, aber die öffentlichen Gebäude werden vielleicht noch strenger bewacht als gestern und vorgestern. Da hat die Zahl der Wachen auch in Zivil übrigens deutlich zugenommen. Es gibt noch ungefähr 900 Verhaftete, heißt es. Ist diese Zahl realistisch und weiß man etwas über ihren Verbleib und ihre Behandlung? Die Zahl ist durch und durch realistisch. Das wird auch von Dimitru Bitlan, vom sogenannten Oberaufseher der Bukarester Polizei bestätigt. Die Festgenommenen werden in der Nähe der Hauptstadt in einem Sammellager festgehalten. Das ist eine ehemalige Kaserne. Und unter strengster Bewachung werden sie dort, wie es heißt, identifiziert. Zu den Studenten lässt man nicht einmal die Eltern zu. Und es gibt auch Meldungen darüber, dass einige dort mit Folter zu Geständnis gezwungen werden sollen. Gibt es denn Anzeichen, Herr Kisseli, dass sich die Opposition organisiert oder ist es eher so, dass sie dem Druck der Regierung nicht mehr lange standhalten kann? Nun ja, es gibt ganz interessante Entwicklungen in dieser Hinsicht. In Bukarest tagt nämlich das Parlament, das heißt beide Häuser des Parlaments tagen, das Abgeordnetenhaus und der Senat. Und die Nationale Rettungsfront Präsident Iliescu bereitet den Antrag vor, wonach die Regierung die Vorkommnisse der vergangenen Woche mittels eines Regierungsausschusses untersuchen sollte. Im Fernsehen hat heute Vormittag der ehemalige Vizepräsident des Nationalen Einheitsrates, das ist ein Gremium unmittelbar nach dem Putsch, für einige Tage an der Spitze gewesen. Und der ehemalige Vizepräsident Karamitru verlas dort den protestführenden Bukarester Künstler. Da wird in Übereinstimmung mit anderen oppositionellen antikommunistischen Verbänden die volle Aufklärung der blutigen Ereignisse verlangt bzw. auch gefordert, dass die Verantwortung und die Rolle, die Präsident Iliescu beim Herbeirufen der Kommandos gespielt hat, aufgeklärt wird. Herr Kisseli, welche Rolle spielen denn die negativen Reaktionen im Ausland? Heute befassen sich ja auch die EG-Außenminister in Luxemburg mit den Übergriffen in Rumänien. Hat das Einfluss auf die Regierung? Auf die Regierung wenig, da kommen nämlich die widersprüchlichsten Stellungnahmen. Es heißt nach wie vor, und da lohnt sich wirklich aufzupassen, die jüngste Formulierung lautet, es seien nicht mehr die Faschisten der Vorkriegseiserne Garde gewesen, die den Aufstand angezettelt haben, sondern die vereinigte Rechte Osteuropas, die überall in der Nachbarschaften gemeint sind, halt Polen und die anderen Länder, an die Macht gekommen seien. Ohne diese Staaten den Namen zu nennen, heißt es, von hier aus handele es sich um eine konzentrierte Aktion gegen das rumänische System. Vielen Dank für diese Informationen. Das war Gabor Kisseli über die Lage in Rumänien. 13.30 Uhr, Deutschlandfunk, die Nachrichten. Bonn. Der CDU-Vorsitzende Bundeskanzler Kohl geht davon aus, dass die staatliche Einheit Deutschlands bis Ende Dezember dieses Jahres vollzogen ist. Vor dem Bundesausschuss seiner Partei wiederholte der Kanzler heute seine Auffassung, dass die Vereinigung nun nur möglich sei bei gleichzeitiger Anerkennung der Grenze zu Polen. Das sei eine notwendige, aber bittere Entscheidung. Es würden jetzt aber Versöhnung, Frieden und gute Nachbarschaft gebraucht. Einen Friedensvertrag sollten die Deutschen nach den Worten von Kohl nicht anstreben, da ansonsten große finanzielle Forderungen auf das Land zukämen. Als Gast auf der Sitzung des Bundesausschusses erklärte DDR-Ministerpräsident de Maizière, in einer künftig vereinigten CDU sollten die christlichen Aspekte wieder deutlicher zutage treten. Das C im Parteinamen müsse gemeinsames Zukunftsprogramm sein. Münster. Im historischen Rathaus der westfälischen Stadt haben Bundesaußenminister Genscher und sein sowjetischer Amtskollege Schewardnadze ein weiteres Gespräch über die außen- und sicherheitspolitischen Aspekte der deutschen Vereinigung aufgenommen. Schewardnadze sagte, in den noch anstehenden Verhandlungen müsse sowohl den Interessen der deutschen Nation als auch dem Aufbau eines neuen Europas Rechnung getragen werden. Bei der Lösung der noch offenstehenden Fragen der deutschen Einheit werde man sich mit gutem Willen um eine gemeinsame Sprache bemühen, versicherte der Moskauer Politiker. Bonn. Die Zahl der Übersiedler aus der DDR ist weiter rückläufig. Das Bundesinnenministerium gab heute bekannt, dass in der vergangenen Woche nur noch 1422 DDR-Bürger in die Bundesrepublik gekommen seien. Zwischen dem 1. Januar und dem Stichtag 17. Juni wurden insgesamt 189.000 Übersiedler aus dem anderen deutschen Staat bei den Behörden der Bundesrepublik registriert. Moskau. Der Kongress der Volksdeputierten hat heute den Politiker Silajew als neuen Ministerpräsidenten der Republik Russland bestätigt. In seiner Regierungserklärung bezeichnete er die völlige wirtschaftliche Freiheit aller Produzenten auf russischem Territorium als wichtige Voraussetzung für die Stärkung der größten Teilrepublik der UdSSR. Er werde dem Parlament deshalb die Privatisierung von Kleinbetrieben im Dienstleistungssektor sowie in den Bereichen der Nahrungsmittel-, Konsumgüter- und Baumaterialienindustrie vorschlagen. Auch werde der Binnenmarkt der Russischen Republik für ausländische Firmen geöffnet. Tripolis. Der libysche Staatschef Gaddafi hat die Studenten seines Landes wegen der angeblichen atomaren Bedrohung durch Israel und die Vereinigten Staaten zu verstärkten Anstrengungen in der Atom- und Weltraumforschung aufgerufen. Ziel der akademischen Jugend müsse es sein, dass Libyen bald in den Weltraum vorstoße und selbst das Atom herstellen könne, berichtete die offizielle Nachrichtenagentur JANA. Er sehe eine Herausforderung darin, dass Amerika Satelliten über den Köpfen der Libyer platziert habe. Gaddafi behauptete, dass Israel über 200 atomare Sprengköpfe aus eigener Herstellung verfüge. Damit würden Raketen bestückt, die auf arabische Städte gerichtet seien. Deutschlandfunk. Hintergrund Politik. Heute die Westterroristen und die DDR-Staatssicherheit. Redakteur am Mikrofon Peter Joachim Lapp. Guten Abend. Seit Tagen gibt es Meldungen, die von der Verhaftung von RAF-Leuten in der DDR berichten. Was selbst gestandene Antikommunisten im Westen nicht für möglich hielten, wurde nun bestätigt. Angehörige der Rote Armee-Fraktion einer bundesdeutschen Terrorgruppe haben seit den 80er Jahren Unterschlupf in der DDR gefunden. Natürlich mit Billigung hoher Stellen im alten Partei- und Staatsapparat, mit Hilfe auch des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit. Was da jetzt ans Tageslicht kommt, ist Stoff für viele Politkrimis. Denn selbstverständlich haben die RAF-Leute in der DDR auspacken müssen, was sie hierzulande angestellt bzw. geplant haben. Die Stasi dürfte also über fast alles informiert gewesen sein, wie, was, wo abgelaufen ist an Terrorakten. Vorerst ist es nur bekannt, dass die Stasi den RAF-Lern eine neue Identität gab. Aktive Terroristenunterstützung ist bislang nicht erkennbar. Von der DDR aus scheinen die RAF-Aktivitäten nicht ausgegangen zu sein. Die DDR als Ruhezone, als RAF-Aussteigerrefugium, nicht als terroristisches Hinterland? Vielleicht. Zweifel sind erlaubt. Markus Heumann hat den Stand der Ermittlungen in Sachen RAF zusammengefasst. Wer in den Wald geht und Pilze sucht und zwei findet, der kann davon ausgehen, dass irgendwo noch weitere stehen. Nun hat er endlich die positive Publicity, die er so dringend braucht. Peter Michael Distel, umstrittener DDR-Innenminister, betätigt sich neuerdings als Pilzsammler. 6 besonders giftige Gewächse hat er bisher geerntet. 6 Terroristen der RAF mit Wohnsitz in der DDR. Bereits am vorletzten Mittwoch gelang der erste Coup. In ihrer Ostberliner Wohnung wurde eine gewisse Ingrid Jäger festgenommen. Hinter diesem Decknamen verbirgt sich eine Top-Terroristin der 70er Jahre. Susanne Albrecht, 39 Jahre alt, beteiligt unter anderem an der Ermordung des Frankfurter Bankiers Jürgen Ponto. Weitere RAF-Mitglieder, die während der letzten Woche in der DDR festgenommen wurden, sind das Ehepaar Eckehard Freiherr von Seckendorf-Gudent, 49 Jahre, und Monika Helbing, 36 Jahre. die unter anderem im Zusammenhang mit der Entführung und Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer gesuchten, waren als Familie Dr. Winter in Frankfurt an der Oder untergeschlüpft. Inge Fied, 46 Jahre, beteiligt an der Ermordung des Berliner Kammergerichtspräsidenten Günther von Brenckmann und an der Entführung des damaligen Berliner CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz, wurde in ihrer Magdeburger Neubauwohnung verhaftet. Werner Lotze, 38 Jahre, und seine Freundin Christine Dümlein, 41 Jahre, beide in der Bundesrepublik wegen RAF-Mitgliedschaft gesucht, gehören ebenfalls zu den Festgenommenen. Weil der Haftbefehl gegen Christine Dümlein inzwischen verjährt ist, ist sie allerdings wieder auf freiem Fuß. Der bislang letzte Fang gelang den DDR-Fahndern am Freitagnachmittag voriger Woche. In Schwedt an der Oder nahmen sie die 40-jährige mutmaßliche RAF-Terroristin Sigrid Sternebeck fest. Auf die Frage, wer den RAF-Kadern in der DDR eine neue Heimat und Identität verschaffte, gibt es nur eine mögliche Antwort. Der Staat, im Staate das Ministerium für Staatssicherheit. Eine Organisation, die wiederum nichts ohne Billigung der SED-Spitze unternahm. Honecker als Freund und Förderer der Rote Armee-Fraktion, einer linksradikalen Terrorgruppe? Man wird sich an diesen Gedanken gewöhnen müssen. Schon seit längerem war die DDR bundesdeutschen Terrorismusfahndern als Transitland für RAF-Mitglieder bekannt. Über den Ostberliner Flughafen Schönefeld reisten sie in die Terror-Trainingscamps des Nahen Ostens. Einen politischen Konsens durfte es zwischen dem reaktionären Pantoffelsozialismus der SED und den Mordkommandos der RAF freilich nur in einem Punkt gegeben haben. Alles zu tun, um das politische System der Bundesrepublik zu liquidieren oder wenigstens zu destabilisieren. Grund genug für die Stasi, der RAF nicht nur freies Geleit nach Nahost angedeihen zu lassen. Seit Anfang der 80er Jahre bürgerte sie flüchtige bundesdeutsche Terroristen ein, versorgte sie mit neuen Papieren, gut bezahlten Arbeitsplätzen und für DDR-Verhältnisse komfortablen Wohnungen. Um die Fahnder des Bundeskriminalamtes in die Irre zu führen, schickte das MFS seine RAF-Asylanten von Zeit zu Zeit auch schon mal auf Reisen. Die Spurenverwischungstaktik der Stasi schilderte Generalbundesanwalt Alexander von Stahl heute Morgen im Deutschlandfunk. Damals war es so, nach dem, was ich bisher in Kenntnissen habe, dass alle Spuren über, sagen wir mal, ausgestiegene, abgetauchte oder möglicherweise ausgestiegene und abgetauchte Mitglieder der RAF in den Vorderen Orient führten. Dort wurden immer wieder Mitglieder gesichtet, auch Susanne Albrecht sollte sich nach ganz deutlichen Fingerzeigen dort aufgehalten haben. Das mögen Fehlspuren gewesen sein. Es gab also auch Hinweise, dass sie sich in der DDR aufgehalten hat. Man war sich wohl über lediglich bei Susanne Albrecht relativ sicher, dass oder gewiss, dass diese sich so ab 1987 hatte man konkretere Hinweise, dass sie sich wohl in der DDR aufhalten konnte. Wo genau wusste man dann auch nicht, beziehungsweise Susanne Albrecht hat ihren Wohnort häufiger gewechselt. Vorstöße in dem Jahr 1988, ermitteln konnte man dort nicht, Vorstöße im Jahre 1988 von meiner damaligen Behörde gegenüber der DDR wurden lakonisch damit beendet oder von der DDR aus beendet, dass Personen entsprechenden Namens in der DDR nicht auffällig seien. Während das Honecker-Regime seine RAF-Kader hätschelte, verurteilte die DDR nach außen hin jede Form des Terrorismus. Auch hier also funktionierte die bewährte realsozialistische Doppelzüngigkeit. Dazu Innenminister Distel. Sie wissen, wie sich die Führung der DDR in der Vergangenheit zur Bekämpfung des Terrorismus international auf diplomatischer Ebene und dergleichen geäußert hat. Und Sie verstehen den Widerspruch, in dem wir uns jetzt in unseren Untersuchungen bewegen, wenn man diese Äußerung im Vergleich setzt mit der tatsächlichen Verfahrensweise, die durch das MFS sicherlich nicht ohne Kenntnis oberster Führungsgremien des MFS praktiziert worden. Und diese obersten Führungsgremien muss man einfach auch zur ehemaligen politischen Führung in diesem Lande zählen. Die obersten Führungsgremien der Stasi freilich sind wenig aussagefreudig. Der Mann, den Innenminister Distel zum Berater bei der Bewältigung der Stasi-Vergangenheit verpflichten wollte, Ex-Spionagechef Markus Wolf, beeilte sich, Volkskammerpräsidentin Sabine Bergmann-Pohl mitzuteilen, er habe von alledem nichts gewusst. Dies hätte unserer Grundeinstellung und den praktizierten Arbeitsmethoden widersprochen, schrieb Wolf. Kein Wunder, dass sich Innenminister Distel bei solchen Statements seiner favorisierten Mitarbeiter in Spee gerne um die Antwort auf die Frage herumdrücken möchte, Wessen Informationen denn nun eigentlich zur Ergreifung der RAF-Mitglieder geführt haben? Zumindest indirekt gab er jedoch auf einer Pressekonferenz am letzten Donnerstag, bezugnehmend auf eine Reporterfrage, eine Beteiligung ehemaliger Stasi-Mitarbeiter zu. Ich möchte vielleicht Ihre Frage so beantworten, dass die Personalentscheidungen, die ich in meinem Ministerium getroffen habe, doch auch geeignet sind, um gewisse Fahndungserfolge zu gewährleisten. Und in dieser Sicht habe ich die Schläge in den vergangenen Wochen gerne eingesteckt. Während Distel seinen Kurs, also die Zuhilfenahme ehemaliger Stasi-Kader bei der Aufdeckung der MFS-Machenschaften, bestätigt sieht, hat seine eigene Fraktion, die der DSU, die Verhaftung von Markus Wolf verlangt. Distel wiederum möchte lieber den greisen Ex-Stasi-Chef Erich Mielke, dem inzwischen von DDR-Medizinern Unzurechnungsfähigkeit attestiert wurde, vor den Kadi stellen. Generalbundesanwalt Alexander von Stahl hingegen sieht Verfahren gegen MFS-Kader wie Wolf, Mielke und ihren Ziehvater Erich Honecker wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung noch in weiter Ferne. Also es gibt keine Ermittlungsverfahren gegen die drei, noch gegen einen anderen Vorgesetzten oder Mitarbeiter des MFS oder des Stasi bisher. Man muss hier unterscheiden. Wir haben DDR-Stellen des ehemaligen Machtapparates Leuten lediglich Unterschlupf gewährt, die aussteigen wollen. So liegt nach unserem Recht auch kein Vergehen bzw. Verbrechen nach 129a vor. Es liegt keine Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vor. Eine Unterstützung einer kriminellen Vereinigung läge nur dann vor, wenn einzelne Täter unterstützt worden wären, um die Organisation der RAF zu stützen, damit sie möglicherweise vom DDR-Gebiet aus weiter tätig werden. Dafür gibt es zunächst nur ganz vage Anhaltspunkte, so vage jedenfalls, dass sie nicht reichen, Ermittlungsverfahren einzuleiten, nach meiner Auffassung. Wir müssen erst überhaupt mal die Chance haben, mit den bisher Festgenommenen selbst zu sprechen bzw. zu recherchieren, was sie in der Zeit, wann sie in die DDR gegangen sind und was sie in der Zeit ihres Überwechselns in die DDR bis heute gemacht haben, um zu sehen, ob sie überhaupt in der Zeit in der RAF waren. Bisher haben wir jedenfalls keine konkreten Anhaltspunkte, dass das MFS in dieser Zeit Aktivitäten der RAF gedeckt hat. Aber auch die Auslieferung der in der DDR festgenommenen RAF-Terroristen gestaltet sich trotz dem momentanen Stand der deutsch-deutschen Beziehungen schwierig. Die Rechtslage ist relativ kompliziert. Und zwar liegen gegen Frau Fied und Frau Albrecht Auslieferungshaftbefehle vor, von den zuständigen Ostberliner Gerichten erlassen. Gegen den Auslieferungshaftbefehl hat bisher Frau Albrecht ein Rechtsmittel eingelegt, über das demnächst, also im Laufe dieser Woche, entschieden werden muss. Frau Fied hat noch kein Rechtsmittel dagegen eingelegt. Wir rechnen damit, dass sie Rechtsmittel einlegt. Bei den vier anderen ist die Sache so, das zuständige Gericht hat erkennen lassen, das müssen jetzt andere Richter gewesen sein, dass sie nicht bereit sind, einen Auslieferungshaftbefehl zu erlassen, beziehungsweise in einem Fall. Und zwar deshalb, weil nach dem Recht der DDR eine Auslieferung von Inländern, sprich von DDR-Bürgern, nicht in Betracht kommt, nicht möglich ist, an einen fremden Staat, ans Ausland. Soweit die Dokumentation von Markus Heumann. Abschließend ein Gespräch mit Karl Wilhelm Fricke, der sich seit Jahrzehnten speziell mit der Staatssicherheit in der DDR befasste. Fast eine Lebensaufgabe, wie sich inzwischen herausstellte. Das Thema dürfte uns auch noch nach dem Verschwinden der DDR beschäftigen. Herr Fricke, die amtliche DDR, die alte Partei und Staatsführung, hat offiziell immer den Terrorismus der RAF abgelehnt. Zwischen den Zeilen haben manche aber doch klammheimliche Freude über die Anschläge in der Bundesrepublik entdecken wollen. Halten Sie Sympathien der Herren Honecker, Mielke und Genossen für die RAF-Leute für möglich? Ich würde nicht nur von Sympathien reden. Zunächst einmal würde ich davon ausgehen,